Erster, dies ist eine Botschaft über die Wüste am Meer. Es kommt wie ein Sturm aus der Wüste. Es ist ein schlimmes Land. Zweiter, ich habe eine schwere Vision gesehen. Böse Menschen tun immer noch Böses. Sie zerstören immer noch. Elam, greif an. Medien, belagere. Ich mache ihrem Leid ein Ende. Dritter, darum habe ich große Schmerzen. Es ist wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Mir ist schwindelig. Ich kann nicht hören. Ich bin erschrocken. Ich kann nicht sehen. Vierter, meine Gedanken sind durcheinander. Große Angst macht mich fertig. Die Abenddämmerung, die ich mag, macht mir jetzt Angst. Fünfter, man deckt den Tisch. Man legt Teppiche aus. Man isst und trinkt. Steht auf, ihr Fürsten. Macht die Schilde bereit. Sechster, der Herr sagte zu mir, stell einen Wächter auf. Er soll sagen, was er sieht. Siebter, wenn er Reiter sieht, oder Wagen mit Pferden. Oder Männer auf Eseln oder Kamelen. Dann soll er genau zuhören. Achter, der Wächter rief, Herr, ich stehe hier am Tag. Ich passe auch in der Nacht auf. Neunter, dann kamen Reiter und Wagen mit Pferden. Sie sagten, Babel ist gefallen, gefallen. Alle Götterbilder sind zerbrochen. Zehnter, oh, mein Volk, das so leiden muss. Ich habe euch gesagt, was Gott, der Herr Israels, mir sagte. Elfter, dies ist eine Botschaft über Duma. Aus Seir ruft man, Wächter, wie spät ist es? Wächter, wie spät ist es in der Nacht? Zwölfter, der Wächter sagt, der Morgen kommt, aber auch die Nacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, kommt wieder und fragt. Dreizehnter, dies ist eine Botschaft für den Abend. Ihr Leute aus Dedan, bleibt über Nacht im Wald. Vierzehnte, Leute aus Thema, gebt den Durstigen Wasser. Gebt den Flüchtlingen Brot. Fünfzehnter, sie sind geflohen wegen der Schwerter. Wegen der gezogenen Schwerter und der Bögen. Wegen des harten Kampfes. Sechzehnter, der Herr sagte zu mir, in einem Jahr wird die Macht von Kedar enden. Siebzehnter, nur wenige Krieger von Kedar werden übrig bleiben. Ja, Gott, der Herr Israels, hat das gesagt.